Und er ist Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm. Alles Lob gehört ihm in der diesseitigen und in der jenseitigen Welt. Ihm gehört das Urteil, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht.